Miteinander sprechen. Übung 1a. Welche der folgenden Wörter kommen im Dialog vor? Markieren Sie. Entschuldigung, ist das das Rathaus? Nein, das Rathaus ist rechts. Das ist das Museum. Und wo ist die Post? Gehen Sie ungefähr 180 Meter geradeaus. Links ist dann das Postamt.